ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال اسلوب كبيرت الله ديم جنيدجن ديم ألبام هيتفجن وندش بتصيغة دس اس كاينن جيب ديم من مدواهيت ونغيت أنبيدت أوسى الله ونكاينن جيب ديم من انديز أنبيدن فولكت أوصى محمد صلى الله عليه وسلم بمخ إن شاء الله. بارك الله فيكم. بعيدا مت كابيتل دس وسر أو دس وسر، وإن شاء الله أولا نتكلم فيها ريدن اسمه فرابش وندنا وضيف إن شاء الله نتابع. بارك الله فيكم. ولكن بسرعة الحديثين اللذين تكلمنا عنهما، الحديث الأول وهو بارك الله فيكم في باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. الحديث الآخر الذي تكلمنا عليه وهو: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو من حديث أبي سعيد الخدري أو الخدري رضوان الله عليه، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أخرجه الثلاثة وهم أصحاب السنن، أصحاب السنن عداء بن ماجة، يعني الترمذي النسائي أبو داود عداء بن ماجة، وصححه أحمد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا تكلمنا عنه بارك الله فيكم، ماذا قال أهل العلم في هذا الشيء. بارك الله فيكم. بفو في فايتا ماخن دن اسمال نوا شنل بها بنتواي حديثة قنومن بها بنتواي حديثة بارك الله فيكم قنومن بس ايش في حديث بار فن أبو هريرة رضوان الله عليه. أبو هريرة رضوان الله عليه هت بركتت او دا اطفيلته دس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنزيش لك دس ميغس وفر oder das Wasser, Wasser von Meer gesagt hat, sein Wasser ist rein und seine verendeten Tiere sind zu essen erlaubt. Das bedeutet, verstorbene Tiere im Wasser, die normalerweise im Wasser leben, im Meer leben, die sind für uns erlaubt und das Wasser ist rein. Das wird, du kannst rein und reinigt. Rein und reinigt. Und das zweite Hadith war an Abi Sa'id al-Khudri أو الخدري رضو الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Das Wasser ist rein. Abu Sa'id al-Khudri hat erzählt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Wasser ist rein und nichts kann es unrein machen. Das bedeutet, Wasser ist immer rein und nichts kann das Wasser unrein machen. Das ist, was wir gemacht haben. Und dann machen wir inshallah. Natürlich die Geschichten von zwei Hadithen, wir haben das erzählt, dass das die Sache bezüglich Bi'r Buda'a war. Das war so ein Brunnen. Das war so ein Brunnen und alles wurde zu diesem Brunnen geflossen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde danach gefragt. Und heute machen wir inshallah weiter mit den anderen Hadithen. بس حديث اسم بارك الله فيكم هي عن أبي أمامة الباهلي رضوان الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث فيه أولا بارك الله فيكم حكم هذا الحديث هنا قال وضعفه أبو حاتم لأن فيه بارك الله فيكم متروك خلط في الحديث وهو رشدين ابن سعد كان صالحا في دينه ولكنه اختلط في ذلك الحديث ضعيف. أبو أمامة هو بارك الله فيكم أحد الصحابة رضوان الله عليه من باهلة وسكن في مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص ومات بها سنة 81 وهو آخر من مات من الصحابة في الشام أبو أمامة الباهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء هذا كان في الحديث الذي قبله في حديث أبي سعيد الخدري وهذا صحيح. هذه إنما الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه الزيادة هي التي فيها ضعف بارك الله فيكم. الحديث كما ذكرنا أخرجه ابن ماجة القزويني تكلمنا عن ابن ماجة هو من أصحاب السنة وهنا قال وضعفه أبو حاتم هو أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أحد الأعلام ولد سنة 95 و100 وقال النسائي في ثقة وتوفي سنة 77 و200 وله اثنتان وثمانون سنة ولد سنة 195 وتوفي سنة 277. ضعف الحديث كما ذكرنا ضعفه أبو حاتم. وللبيهقي هو شيخ خراسان أبو بكر أحمد ابن الحسين كان زاهدا ورعا تقيا وكان له مؤلفات كثيرة. وبيهق هي بلدة صغيرة بالقرب من نيسابور له رواية الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه عطف عليه بنجاسة أي بسبب النجاسة التي تحدث فيه. وهذا الحديث لا يثبت أي أن الحديث ضعيف. وقال الشافعي ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله يعني ضعيف. وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه وليس المراد تضعيف إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو الماء طهور وإنما قوله إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وطبعا هذا أتى في بئر بضاعة لما تكلمنا عن الحديث بئر بضاعة بارك الله فيكم وهنا قال ابن المنذر رحمه الله قال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. فهنا الإجماع دليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا على هذه الزيادة. يعني هناك إجماع إذا وقعت نجاسة في الماء تبيه إذا وقعت نجاسة من النجاسات في الماء وتغير طعم هذا الماء أو لونه بهذه النجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه نتيجة وقوع النجاسة أجمع أهل العلم على أن هذا الماء ما يصبح طهورا يعني إنما يصبح هذا الماء متنجسا في أصله يبقى طاهر ولكن باعتبار أن النجاسة اختلطت فيه في ذلك ما يكون بارك الله فيكم هذا من ما يكون طاهر بحد ذاته. هنا بارك الله فيكم الماء طهور الحديث إن الماء لا ينجسه شيء يعني كما في الحديث الذي قبله أنه إذا وقعت النجاسة في الماء فلم تتغير أوصاف الماء أو كان هذا الماء جاريا مثل بئر بضاعة فهذا لا ينجس ويبقى طاهرا مطهرا لغيره طاهرا مطهرا لغيره. هنا قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يعني إذا تغير رائحة والطعم واللون. قلنا هذا الأمر بارك الله فيكم هذه الثلاث يعني هذه الزيادة في الحديث أصلا ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لأن في هذا الحديث رشدين بن سعد وكان قد اختلط ذلك الحديث ضعيف ولكن هنا بارك الله فيكم أجمع العلماء على أن هذا الأمر على أنه إذا اختلط نجاسة بالماء فإنه يتغير عن كونه مطهرا طاهرا. لماذا؟ إذا غلبت هذه النجاسة عليه طبعا إذا كانت نجاسة دخلت في هذا الماء. على كل إذا كان الحديث ضعيف فما يحتاج الإنسان بارك الله فيكم أن يتكلم حول هذا الأمر كثيرا. طيب وهنا ننتبه لمسألة أن النجاسات تختلف والأصل الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة وإذا حكم على شيء بالنجاسة فيجب أن يؤتى على ذلك بالدليل يعني لابد من دليل على نجاسة الشيء. طيب بارك الله فيكم أبو أمامة الباهلي الله والقفالن أوف إيم أطيلته الله سكزنتها فريدة ونهايل أوف إيم زاكت بسا كان دوش نيش ونغين جمخت ويغدن إساي دن دوش إدفس تساين جروخ بشمك ونزان فعبة إندت والي دس وسا gar nicht oder nicht das Wasser unrein machen kann, außer dass etwas die Farbe oder den Geruch, Geschmack und die Farbe des Wassers ändert. Dieses Hadith wurde von Ibn Majah überliefert und Abu Hatim الضازي حديث الحديث الشرخ eingestuft. Und Al-Bayhaqi hat berichtet, Al-Ma'u Tahur. Al-Ma'u Tahur. Wasser ist rein. Illa ayyatagayyara. Es sei denn, irgendeine unreine Substanz wird hinzugefügt, die seinen Geruch, Geschmack und seine Farbe ändert. Das wird, haben wir eine Substanz oder etwas, was unrein ist. Wir mischen das mit diesem Wasser, was wir haben. Und das ändert eine Eigenschaft vom Wasser. Es gibt vom Wasser drei Eigenschaften. Und diese drei Eigenschaften des Wassers sind Farbe, Geruch und Geschmack. Würden eine oder wird eine von diesen Eigenschaften geändert, dann haben wir hier, dann haben wir zwei, dann haben wir zwei, Baraklof, ich komme hier, zwei Möglichkeiten. Wurde eine Eigenschaft geändert durch eine Substanz, was rein ist, dann bleibt das Wasser rein. Wurde das durch eine Substanz geändert, was unrein ist, eine Eigenschaft, dann ist dieses Wasser nicht mehr für Reinheit zu benutzen. Das Wasser bleibt immer rein an sich selbst. Aber durch diese Mischung ist es nicht mehr geblieben als rein, sondern ist es unrein geworden. Dazu, was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir immer eine Regel haben. Die Regel ist die Reinheit von allen Substanzen. Außer, dass wir einen Beweis haben, dass diese Substanz unrein ist. Wenn wir Unreines mit dem Wasser vermischen und es wird was geändert, dann wird dieses Wasser als unrein gestuft und nicht mehr als rein. Aber dieses Hadith ist schwach. Dieses Hadith, was wir gesagt haben, es ist schwach. Und schwache Hadithe werden in der Religion nicht verwendet. Schwache Hadithe werden nicht verwendet. Warum ist dieses Hadith schwach? Weil dieses Hadith die Bedingungen eines Sahih oder Hasan Hadith nicht erfüllt. Das bedeutet, es gibt Bedingungen, und diese Bedingungen, wenn sie in einem Hadith vorliegen, dann ist dieses Hadith stark, sahih oder Hasan, gesund. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieses Hadith schwach und da darf man nicht von dieses Hadith verwenden. Aber hier in diesem Hadith, den ersten Teil, innal ma'a la yunajjisuhu shay, das Wasser ist rein und nicht kann das Wasser unrein machen, das ist, barakallahu fikum, sahih. Und wir haben das vorhin, das war der zweite Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay, das ist das gleiche. Das bedeutet, das Hadith. Aber die Schwäche ist hier, es sei denn etwas, das sein Geruch, Geschmack und Farbe ändert. Dies ist schwach, aber es gibt Konsens der Gelehrten, dass diese Bedeutung richtig ist. Das bedeutet, haben wir Wasser, haben wir eine Menge Wasser, zum Beispiel angenommen 2 Liter Wasser. Und dann mischen wir mit diesen Litern Wasser, zum Beispiel halben Liter Urin. Urin ist unrein und das wird mit diesem Wasser gemischt. Erstmal Geruch wird geändert, Geschmack wird geändert und Farbe wird geändert. Das sind die drei, nicht nur eine Eigenschaft, die drei. Deshalb ist dieses Wasser nicht mehr, du kannst kein Wudu nehmen. Du kannst dich mit diesem Wasser nicht waschen. Dieses Wasser ist nicht mehr rein und reinig. Und hier ist die Sprache von Reinheit, pass auf, die Sprache ist hier von Reinheit des Substanzes oder Reinheit des Körpers. Das wird die äußerliche Reinheit und nicht die innerliche Reinheit. Es gibt eine innerliche Reinheit, das ist Reinheit des Herzens. Das kannst du nicht mit Wasser machen, sondern die Reinheit des Herzens bekommt man, barakallahu fikum, mit Tawhid, mit der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, mit ein Gottglaube. Das bekommt man mit guten Taten zu machen, bekommt man durch gutes Benehmen. Und es gibt Reinheit, Körper, äußerliche Reinheit, und dies ist durch Wasser oder durch Substanzen, die rein sind und die reinigen. Aber wenn etwas vom Wasser oder Eigenschaften des Wassers nicht mehr vorliegen, dann ist das nicht mehr rein. Dieses Hadith wurde, wie ich schon gesagt habe, von Ibn Majah berichtet. Von Ibn Majah berichtet. Und Barakallahu fikum, Abu Hatim hat hier gesagt, Abu Hatim hat gesagt, das ist daif, schwach. Abu Umama, derjenige, der dieses Hadith berichtet hat, ist ein Gelehrter von unserem Propheten Muhammad s.a.w. und er ist bekannt mit seinem Namen Abu Umama. Er war in Ägypten. Sein Name war Suddayon. So, Suddayon. Und sein Vater hieß Ajlan. Und der war in Ägypten und dann war er in Humus, in einer Stadt in Syrien. Und er ist in Syrien gestorben und er war 86 Jahre alt geworden. Und er war der älteste Sahabi oder der letzte Sahabi, der in Syrien gestorben ist. Hier, barakallahu fikum, Abu Umama hat das Al-Dahili, hat das berichtet, dieses Hadith, was wir erzählt haben. Das Wasser ist rein und nichts kann Wasser unrein machen, außer dass sein Geruch, sein Geschmack, seine Farbe geändert wird. Ibn Majah hat das berichtet, wir haben schon von Ibn Majah gesprochen, wer Ibn Majah ist, Al-Qazwini. Dann barakallahu fikum, Abu Hatim al-Razi ist ein Großgelehrter. Er wurde im Jahre 195 nach Hijra geboren und er starb im Jahre 277. Er war 82 Jahre alt geworden. An-Nasa'i sagte, das war ein vertrauenswürdiger Gelehrter. Al-Bayhaqi hat berichtet auch, Al-Ma'u Tahur illa ayyatagayyar. Das Wasser ist rein, außer es sei, dass sein Geruch, Geschmack oder Farbe geändert wird durch eine unreine Substanz. Al-Bayhaqi, barakallahu fikum, es ist ein großer Gelehrter von Khorasan. Der war ein Gelehrter, der natürlich der so viel Wissen gehabt hat und er hat so viele Bücher zusammengefasst. Er kam aus Bayhaq und das ist eine kleine Stadt in Naysabur. Heute ist Naysabur diese die Tadschikistan, Usbekistan und diese Gebiete. Tadschikistan und diese Gebiete ist das. Aber leider natürlich, er hat auch Al-Bayhaqi nur ein paar Fehler, weil er bezüglich Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala Fehler gemacht hat. Da muss man in diesem Zusammenhang aufpassen. Aber jede Person kann Fehler machen und keine fehlerfrei in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, er hat das berichtet, dieses Hadith auch. Es gibt natürlich das schwach, aber barakallahu fikum, wie ich schon erzählt habe, das Wasser ist rein, das ist klar. Es gibt auch Hadith Abu Sa'id al-Khudri. Aber diesen Zusatz, was wir im Hadith, dass sein Farbe, Geschmack oder Geruch geändert wird, das ist normalerweise diesen Zusatzsatz ist schwach, aber die Gelehrten sind im Konsens, es zu verwenden, weil das klar ist. Und das war ein Beispiel, was ich euch gegeben habe. Zum Beispiel, wir haben 2 Liter Wasser und dann mischt man diesen 2 Liter mit halben Liter Urin. Der Geruch wird mit Sicherheit nach Urin werden. Zweitens, Geschmack wird, ich meine, wer wird das kosten? Aber übrigens, die Ärzte früher, als sie wissen wollten, ob ein Patient zuckerkrank ist oder nicht, die haben das gekostet. Wenn das süß gewesen wäre, dann heißt das, er hat Zucker. Wenn nicht, ja, das war so. Das war so. Was sollten sie machen? Drittens, barakallahu fikum, auch der Geruch, Geschmack ist klar, Geruch ist klar und die Farbe, das wird gelblich mindestens werden und das bedeutet, aber weil das durch eine, barakallahu fikum, durch ein Substanz, was natürlich unrein ist. Und das ist, barakallahu fikum, die Sache, wir haben Wasser, was tahir ist, das ist klar, wir können das benutzen für Wudu und anderes. Wir haben Wasser, was durch eine Substanz Najis geworden ist. Was Najis ist, das wird unrein. Najis, das wird unrein. Tahur, rein. Au tahir. Und da haben wir natürlich auch, barakallahu fikum hier, die Sache mit dem Wasser, was wir nicht genau wissen, ob das Tahir ist oder nicht. Das heißt, wir haben Zweifel. Und hier, wenn wir Zweifel haben, dann verwenden wir die Regeln, die wir, barakallahu fikum, kennen. طيب. هل فهم الكلام الذي تكلمنا عليه إلى الآن ولا في سؤال؟ طيب بدأ. Nein, wir haben gesagt, eine davon. Ja, aber du musst wissen, ob diese Änderung des Wassers durch rein Substanz war oder durch kein rein Substanz war. Verstehst du? Ich meine jetzt, wenn du auf Meer bist, dann wenn du riechst, dann ist diese Farbe, dieser Geruch nicht so wie normales Wasser. Erstens. Zweitens, wenn du auch das kostest, dann ist es salzig. Und wenn du guckst manchmal die Farbe, das auch. Aber das wurde nicht durch eine unreine Substanz geändert. Deshalb, das ist anders. Aber wenn ich weiß, genau weiß, es gibt Wasser und das wurde durch unreine Substanz geändert, eine davon, eine von diesen drei Eigenschaften des Wassers, dann ist es nicht mehr Tahur in diesem Zusammenhang. Dann ist es nicht mehr Tahur. Das Wasser an sich selbst ist rein und Substanz ist unrein, aber durch diese Vermischung gab es eine Änderung. Diese Änderung, in dessen Folge sagen wir, okay, dieses Wasser kann man nicht mehr zum Beispiel für Reinheit benutzen. Du kannst nicht mehr zum Beispiel dieses Wasser benutzen für Wudu. Du kannst es nicht mehr. Ja, und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das, ich habe nicht gesagt klar, sondern das war Konsens. Ijma heißt das. Das bedeutet, das Hadith an sich selbst ist schwach. Aber es gibt ein Ijma, ein Konsens von den islamischen Gelehrten, alle. Ich meine, keiner hat das gesagt, nein. Dass wenn eine unreine Substanz in Wasser kommt und er ändert eine Eigenschaft vom Wasser, dann ist das nicht mehr Tahur. Habt ihr noch was? Wenn man was nicht verstanden hat, dann soll man mir sagen, damit wir barakallahu fikum weiter zu dem anderen Hadith gehen. Was für Abu al-Bayqani? Ich habe nicht von al-Bayqani gesprochen. Ich habe nicht von al-Bayqani gesprochen. Was ist mit Bayhaqi? Ja. Ja. Bezüglich Namen und Attribute. Nicht auch allen. Nicht wie manche Leute in dieser Zeit. طيب. وعن عبد الله ابن عمر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه والحاكم وابن حبان. هل متأكدين أنتم ما تكلمنا عن هذا نحن؟ هذه sicher, dass wir das nicht hinter uns schon haben? Dieses Hadith? أخذناه نحن ولا؟ فرق السيارة ما عملنا. أنت عم تقصد على رمضان. اوكي. عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه هو ابن الخطاب. انا حكيت بالعربي ولا بالالماني قبل شوي؟ بالعربي. عبد الله ابن عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب معروف. عبد الله هو اسلم صغيرا بمكه وكان كثير العلم، كان كثير العلم، روى عنه خلائق، وتوفي بمكة سنة 73، ودفن بذي طوى، ودفن في مقبرة المهاجرين. طبعا الله بن عمر من علماء الصحابة رضوان الله عليه، روى الكثير من الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة، وفي لفظ لم ينجس. الحديث أخرجه الأربعة. من هم إذا قلنا الأربعة؟ هم الترمذي، النسائي، أبو داود، وابن ماجه. وصححه ابن خزيمة صححه. والحاكم والحاكم وإذن حبان وإذن حبان. بالنسبة ل بارك الله فيكم هذا الحديث فهو صحيح, وهو كذلك في صحيح الجامع وكذلك في صحيح الجامع. أما ابن خزيمة فتكلمنا عنه, الأربعة هم هؤلاء, الحاكم هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري, ولد سنة 21 و300, وطلب العلم وهو صغير شاب, ورحل إلى العراق وكان في خراسان, وسمع من 2000 شيخ حدث عنه خلق كثير, ومن مصنفاته المستدرك وتاريخ نيسابور. توفي سنة 405, يعني كان تقريبا 64 أكثر, كان 84 سنة, ولد سنة 321 وتوفي سنة 405, يعني 84 صح؟ 84 سنة. طبعا الحاكم يعني أحد العلماء المشهورين في الحديث المستدرك على الصحيحين له, يعني استدرك عليهما. أما ابن حبان فهو أبو حاتم محمد ابن حبان البستي صاحب التصانيف, كان في مصر وفي خراسان, وكان من فقهاء الدين ومن علماء الطب وفنون العلوم, له المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء, كان في سمرقند كذلك, وكان من العلماء المشهورين في الحبان طبعا معروف جدا. توفي سنة 354. الحديث بارك الله فيكم, إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلة هي مثل الجرة الكبيرة, مثل الجرة الكبيرة. طب فكم هي القلة, كم هي القلة تماما؟ هذا تكلمنا عليه فيما سبق لما تكلمنا عن بارك الله فيكم قول الشافعية وقول غيرهم في مسألة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهل القلة كم هي القلة يعني من خلال الهجرة؟ قالوا هي تقريبا 500 رطل, يعني تقريبا القلة بتكون كم إذا كانت كلها 550 رطل صح؟ يعني تقريبا القلة قالوا هي 250 رطل. قالوا إذا بلغ الماء 500 رطل لم يحمل الخبث أبدا. قالوا خلاص طالما هو أكثر من 500 رطل الماء فخلاص ما عاد ينجس. ولكن هذا الكلام بارك الله فيكم, فقالوا هذا الماء يعتبر كثير, يعتبر هذا الماء كثير وخلاص ما يحمل الخبث. ولكن لو وضعنا في هذين القلتين, يعني عندنا ماء قلتين 500 رطل, ووضعنا في هذا الماء, وضعنا في هذا الماء يعني شيء كثير من النجاسة بحيث تغير طعمه أو لونه أو رائحته, ما صار على أصله. قال هو أصلا ما حيتغير لأنه صار أكثر من القلتين. ولكن يا أخو بارك الله فيكم, يعني هذا الذي ذكرناه المرة الماضية, قلنا إذا كان الماء كثيرا, إذا كان الماء كثيرا فإنه لا يحمل الخبث. هل الكثرة هي بقلتين أو أكثر؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم, فميزوا بين قليل الماء وكثير الماء, ميزوا بين قليل الماء وكثير الماء. ولكن الصحيح أن الماء مهما كان إذا تغيرت أوصافه بنجاسة لاقته فإنه ما عاد يصير يعني إذا كان ما ما ما ما كان ماء جاريا فهذا له حكم. أما إذا كان ماء جاريا مهما وضع فيه من نجاسة فيبقى على طهوريته، كما بئر، كما حديث بئر بضاعة في هذه المسألة. طبعا بعض أهل العلم قالوا باضطراب الحديث، قالوا باضطراب الحديث في المتن، لأنه فيه هناك إذا بلغ ثلاث قلال، وفي رواية قلة، وكذلك قالوا باضطرابه لجهالة قدر القلة. وهنا لم يحمل الخبث بمعنى أنه لا يضره الخبث، أو باعتبار أنه يتلاشى فيه الخبث لأنه كثير. والصحيح كما ذكرنا بارك الله فيكم أن الماء إذا كان كثيرا جاريا، إذا كان كثيرا جاريا فهذا ما يحمل الخبث أبدا. أما إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا تغير أحد أوصافه فهذا وكان بنجاسة، فهذا ما يستطيع الإنسان حتى لو قلنا احتياطا أنه يستخدمه في الطهارة، أن يستخدمه في الطهارة. إذن إذا بلغ، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى أنه إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا أو إذا كان هذا الماء ما يحمل الخبث فما يضر الخبث حتى لو كان فيه، يعني حتى لو كان فيه نجاسة فما تضره. أما إذا غيرت أوصافه، أما إذا غيرت أوصافه هذه النجاسة فإنه يعني تضر في هذا الأمر، جمعا بين النصوص. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بارك الله فيكم. بس نكفي حديث اسطفان عبد الله ابن عمر زاكته، بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته اذا كان الماء قلتين. القلة بس بارك الله فيكم ان ماس ان هاي وان بس يشب سبحان الله شب فرقسن فيبيا قلة اف دويتش übersetzen man kann helfen wenn man kann al-qulla barakallahu fikum ist eine Maßeinheit normalerweise diesbezüglich und das ist diese das ist wie ein Krug genau barakallahu fik ja. Wenn das Wasser zwei Krüge ist, das bedeutet Menge, dann erträgt das Wasser kein unreines Chabes, das bedeutet unreines. Und Krug in diesem Zusammenhang ist ungefähr 250 Rattel. 250 Rattel, das bedeutet ungefähr 150 Kilogramm oder 125 Kilogramm. Das ist 500 Rattel. Das sind ungefähr 480 Liter, zwei Kulla, das wird zwei Kruke, die sind ungefähr 480 bis 500 Liter Wasser. Oder wenn, Entschuldigung, nee, 250 Liter sind das ungefähr. Und wenn wir so viel haben, da haben die Gelehrten gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn das Wasser so viel ist, dann trägt das Wasser kein unreines Substanz. Und hier, barakallahu fikum, müssen wir natürlich erklären, was damit gemeint wird. Erstmal, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, der Sahabi, der dieses Hadith erklärt hat oder berichtet hat. Abdullah ibn Umar ist der Sohn von Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif. Abdullah hat den Islam in Mekka angenommen. Er war noch jung, und Er war ein Großgelehrter später geworden von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat viele Hadithe überliefert und er war sehr stark im Wissen. Er hat sehr viele Schüler gehabt. Er starb im Jahr 73 in Mekka und er wurde dort begraben. Dieses Hadith wurde von den vier überliefert. Und wenn wir sagen den vier, dann wird damit gemeint Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, das sind Ashab Sunan. Und Ibn Khuzaymah rahimahullah sagte, das ist Sahih, und Al-Hakim und Ibn Hibban. Al-Hakim, Al-Hakim und Ibn Hibban. Al-Hakim war auch ein Großgelehrter, ist Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah An-Nishaburi. Der war auch aus Nishabur. Merkt ihr ja, die meisten Gelehrten, die wir haben, die waren nicht in den arabischen Territorial, sondern die waren aus Nishabur, Samarkand, Khurasan, aus diesen Gebieten waren sie. Das heute sage ich so Tadschikistan, aus diesem Gebiet ungefähr waren sie. Al-Hakim war ein sehr groß Gelehrter, Barakallahu Fikum. Er wurde im Jahre 321 geboren und starb im Jahre 405. Und hört mal, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Al-Hakim hat bei 2000 Gelehrten gelernt. 2000. Er hat von 2000 Leuten gehört Hadithe. Und er hat Al-Mustadrak, sein Buch, was bekannt ist, Al-Mustadrak und Tariq Nishabur. Sein Sheikh war Ibn Hibban. Er ist Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmed Ibn Hibban Al-Basti. Er war in Ägypten, er war in Khurasan und er war ein Großgelehrter in Religion, auch in Medizin und in verschiedenen Wissenschaften. In verschiedenen Wissenschaften. Der hat Al-Musnad Al-Sahih, das Buch von den Schwachen, das ist Kitab Al-Du'afa, und er war ein sehr groß Gelehrter, starb im Jahre 354. Bezüglich Barakallahu Fikum dieses Hadith, was wir hier haben. Wenn das Wasser, zwei Kruge, die Menge des Wassers so viel ist, dann trägt er kein Khabas. Hier haben wir unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Manche sagen, dieses Hadith ist nicht in Ordnung, aber das Hadith ist sahih, also wir können das nicht bestätigen. Andere haben gesagt, das bedeutet hier, لم يحمل الخبث, das bedeutet, kein unreiner Substanz kann diese Menge unrein machen. Weil wenn du 500 Liter hast, angenommen, und du tust in diesen 500 Liter etwas, dann wird das mehr als 500 Liter. Dann bei dieser Menge kann es nicht unrein werden. Die anderen haben gesagt, nein. Das bedeutet, wenn man Unreines hier drin tut, in diesem Wasser, Substanz, dann geht das weg. Das bedeutet, das Wasser bleibt rein, weil das nicht trägt. Das wird, wenn man auch unreine Substanz dabei vermischt, dann bleibt dieses Wasser rein. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, für uns ist wichtig diesbezüglich, dass wir sagen, für uns ist diesbezüglich, wir haben bei Hadith 2, als wir, Barakallahu Fikum, die Gelehrten Aussagen zusammen gemacht haben, dann haben wir auch dieses Hadith geholt, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Also wenn das Wasser so eine Menge erreicht von zwei Krugen, dann trägt er kein Najasa, dann trägt er kein Khabath, dann trägt er kein Unreines. Dann haben wir gesagt, dass es gibt viele Hadithe und da hat man, barakallahu fikum, die Aussagen von den Gelehrten schon erklärt. Das, aber die richtigste Aussage ist, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wenn das Wasser fließt, egal was du drinnen tust, er bleibt rein, das Wasser. Wenn das Wasser nicht fließt, das bedeutet, wie Al-Ma al-Rakid, wie Al-Ma al-Rakid. Al-Ma al-Rakid, barakallahu fikum, ist das Wasser, was zum Beispiel nicht das Wasser ist, was zum Beispiel Fluss oder jetzt Meereswasser ist. Das bedeutet, wenn das Wasser steht, was bedeutet hier, wenn das Wasser steht? Das bedeutet, dass dieses Wasser kein, sage ich jetzt, Verbindung zu anderen Gewässern hat. Also, das ist wie ein geschlossener See zum Beispiel oder geschlossen Ort. Wenn das geschlossen ist und das ist viel, sehr viel, das ist ein großer See, dann bleibt das rein, wenn man auch Najasa hat. Aber wenn das so, da haben die Gelehrten gesagt, wenn das weniger als diese zwei Kruge ist, dann kann er Najasa tragen. Wenn das mehr ist, das bedeutet viel, dann trägt er kein Najasa. Aber die Bedingung dafür ist, Geruch, Geschmack und Farbe. Unreine Substanz, in Wasser getan, was stehend ist oder was nicht fließt und er hat diese Eigenschaften geändert, dann ist das Barakallahu fikum. Mindestens aus Gewissheit, dass man Gewissheit hat, da sagt man, aha, es gibt hier Zweifel. Deshalb nimmt das für Wudu nicht. Warum reden wir über dieses Thema Barakallahu fikum? Weil das wichtig für uns ist, weil wir Wudu machen. Und es kann sein, dass du zum Beispiel Wasser vor dir hast. Zum Beispiel du gehst und du siehst ein großer Fass mit Wasser. Wirst du Wudu machen oder nicht? Wenn das so viel ist und du merkst nicht, zum Beispiel, dass etwas Unreines dabei ist, dann mach Wudu. Mach Wudu und es ist kein Problem, dass du Wudu machst in diesem Zusammenhang. Ich denke, barakallahu fikum, zwei Hadithe jedes Mal sind genug. Nicht, dass wir mehr machen, und dann kann man nicht alles verstehen. Deshalb stoppen wir. Für mich ist wichtig, dass ihr auch versucht, diese Hadithe zu lernen, auch auf Arabisch. Also versucht, diese Hadithe auf Arabisch zu lernen. يكفينا في كل مرة بتصور حديثين بارك الله فيكم أن نتعامل مع حديثين حتى ما نطيل كثيرا وكثرة الكلام تنسي بعضه بعضا وبحيث يحاول الإنسان أن يحفظ هذه الأحاديث. إذن الحديث الأول الذي تكلمنا عليه طبعا هو ضعيف حتى الإنسان يعني الزيادة فيه ضعيفة. الحديث الأول عن أبي أمام الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يمجيه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهنا ريحه وطعمه ولونه أو القصد أو. وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه. أما الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, وفي لفظ لم ينجس, يعني خلص ما ينجس. والحديث أفرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. أما الحديث الأول فهو ضعيف, ضعفه ابن ماجه ضعفه ابن أبو حاتم الرازي, وضعفه لأنه من رواية رشدين ابن سعد, وكان قد اختلط, كان صالحا في دينه ولكن اختلط, لذلك هو متروك. طيب بارك الله فيكم. في هذا حديثة اخي حديث اسون ابي امامة البهلي وانت اسلاقي لانجزام افرادش لانجزام بس ايه هيوت وانت فزوخت متلغنن عن ابي امامة الباهلي الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الماء لا ينجسه لمزم قيت نيشتش معنى زرش إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم, وللبيهقي الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. دفعت حديث عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, وفي لفظ لم ينجس, أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. فلسند انظر في حديثه von heute wird nicht alle und bis zum nächsten Mal inshallah. Wir werden barakallahu fikum dann ein paar Minuten inshallah Isha beten und dann nach Isha, wenn man Fragen zum Thema hat, dann kann man die Fragen stellen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. واحد يأذن وضوء مف اللي بده يتوضى يتوضى. روح يلا الشافعي. متى هو وعاره 52 يروح الرحمن. طيب warum wir dieses Thema behandeln, ist sehr wichtig. Warum wir dieses Thema behandeln, ist sehr wichtig zu wissen. Erstmal, man könnte sofort anfangen, zum Beispiel mit Wudu. Sagt man, okay, wir reden hier über Waschung vor dem Gebet und fertig. Barakallahu fikum, aber man kann, alaikum salam, man kann in bestimmten Situationen, man kann sich in bestimmten Situationen befinden, wo man kein Wasser hat. Und da braucht man, oder wo man vor sich Wasser hat, und da braucht man Wudu zu machen. Und da soll man wissen, wie die Sache ist. Und dazu, barakallahu fikum, auch, ist eine sehr wichtige Sache, und zwar, das gehört zu Vollkommenheit dieser Religion. Das gehört zu Vollkommenheit des Islam, dass wir auch über solche Themen sprechen. Heutzutage haben vielleicht die Menschen viel Wasser hier in diesem Land, aber in anderen Ländern gibt es kein Wasser. Ich meine, es gibt in vielen Ländern, barakallahu fikum, dass sie kein Trinkwasser haben, außer für 2 Stunden am Tag. Das heißt, du hast 2 Stunden und du musst in diesen 2 Stunden Vorräte machen. Nach diesen 2 Stunden, 22 Stunden, hast du kein Wasser. In anderen Gebieten, es gibt manchmal 2 Tage ohne Trinkwasser. 2 Tage ohne Trinkwasser oder ohne gar nicht. Deshalb diese Leute, die werden natürlich jedes Tropfen Wasser benötigen. Deshalb ist es für sie auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Drittens, barakallahu fikum, wir reden in Religion von rein und nicht rein. Von rein und nicht rein. Damit wir auch wissen, was rein ist und was nicht rein ist, weil das auch mit unserem alltäglichen Leben zusammenhängt. Das bedeutet, wenn wir später über Hunde sprechen, Hundespeichel, oder über Häute, über Fell von Tieren, zum Beispiel Fell von Schwein, Fell von Hund oder Fell von Tieren, was ist das mit diesem Fell? Darf man zum Beispiel Klamotten mit diesem Fell anhaben oder nicht? Welche Tiere, oder zum Beispiel jeder, wenn wir auf der Straße sind oder im Wald, es kann sein, dass du einen Tropfen bekommst, zum Beispiel Urin von einem Vogel. Ist das in Ordnung? Darfst du beten oder darfst du nicht? Alles wird dadurch, barakallahu fikum, behandelt, und man macht das aufbauend. Das wird wir fangen bei der Grundlage. Und die Grundlage, die Gelehrten in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, benutzen, ist, dass sie erstmal mit dem Wasser anfangen. Zum Beispiel etwas auch, was sehr schön ist, was heute man von Umwelt spricht. Man spricht heute von Umwelt und Umwelt, sage ich jetzt, dass man die Umwelt schont und dass man die Natur pflegt. Das ist eine Sache, was wir nächstes Mal inshallah behandeln werden. Und zwar zum Beispiel, dass man nicht in stehendem Wasser urinieren darf. Der Prophet hat gesagt, uriniert nicht im stehenden Wasser. Ja, das ist jetzt eine Sache für Umwelt. Weil Wasser wichtig ist. Und wenn jeder in ein See, was stehend ist, uriniert, und wenn die Leute ihre Müll und alles in Wasser sage ich jetzt, wegschmeißen, dann haben wir kein Wasser, das gut ist. Da können die Leute nicht mehr dieses Wasser benutzen. Und das sind auch Sachen, barakallahu fikum, vielleicht Weisheit, diese Sachen. Deshalb nicht, dass man sagt, ach, was bringt uns sowas? Nein, das bringt uns sehr viel. Zum Beispiel, es gibt auch bestimmte Hadithe, die wir später behandeln werden, inshallah. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat Rüssel von demselben, sage ich jetzt, Gefäß gemacht mit seiner Frau, sallallahu alaihi wasallam. Und so, es gibt auch Hukum in diesem Zusammenhang, es gibt Urteile in diesem Zusammenhang. Dazu kommt Barakallahu fikum auch natürlich später, dann kommen auch später andere Gesetze oder Urteile in diesem Zusammenhang, zum Beispiel, wenn du auf der Straße bist und ein Hund zum Beispiel leckt deine Klamotten mit seinem Speichel, was ist das Urteil? Darfst du beten, darfst du nicht? Wenn du zum Beispiel Gefäß hast und der Hund tut seine Zunge drinnen, darfst du benutzen, darfst du nicht mehr benutzen. Das alles, inshallah, kommt. Und dann langsam werden wir natürlich, barakallahu fikum, mit dem, oder zum Beispiel die Katze. Wenn zum Beispiel Katze deine Klamotten legt jetzt, was wird denn mit Klamotten sein? Rein, unrein. Und dann barakallahu fikum andere Themen, die natürlich zu Urteilen der Religion gehören. Wir lassen das nach dem Gebet. Ja. So viele. Hier sind sehr viele Hadithe. Das hängt davon ab. Wir haben Überlieferungen, die authentisch sind, und Überlieferungen, die nicht authentisch sind. Die sind Millionen. Weil jede Buchstabe von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jede Buchstabe von ihm wird von uns studiert und geforscht. Jede Bewegung, jede Eigenschaft, das gehört alles. Denke mal an eine Person, der lebt 18 oder 20 Stunden mit seinen Gefährten. 20 Stunden. Jedes Wort, jede Bewegung, jede Eigenschaft, Lächeln und sowas, wird alles betrachtet und alles wird beigebracht und gelernt. Das gehört alles. Und das in 23 Jahren. Und alles, was dazu ist, ist unsere Religion. Und das ist auch eine Sache der Vielfaltigkeit des Islam. Das heißt, wir betrachten alles. Nicht, dass wir sagen, unwichtig. Es gibt unsere Religion, ist alles für uns natürlich wichtig. But, wie ich schon gesagt habe, wir beten jetzt, barakallahu fikum, und nach dem Gebet, الآن نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله الذي عنده سؤال يتفضل بسؤاله ما عندكم وكفى الله المؤمنين وكان الله طيب إيش ما خسر أخدم قبيت ما هو ضايف إن شاء الله طيب استووا استقيموا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام ولا تتركوا فرجة للشيطان ولا تختلف قلوبكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن